Erster das Gold wurde dunkel und das gute Metall wurde schlecht. Heilige Steine lagen auf allen Straßen. Zweiter die Menschen von Zion waren sehr wertvoll, wie Gold. Aber jetzt sind sie wie einfache Tontöpfe. Dritter sogar Schakale geben ihren Jungen Milch. Aber die Frauen meines Volkes wurden grausam, wie Strauße in der Wüste. Vierter Babys hatten großen Durst. Ihre Zungen klebten fest. Kinder baten um Brot, aber niemand gab es ihnen. Fünfte Leute, die gutes Essen aßen, starben auf den Straßen. Leute, die teure Kleidung trugen, suchten jetzt in Müllhaufen. Sechster die Schuld meines Volkes war größer als die Sünde von Sodom. Sodom wurde schnell zerstört, aber Menschen haben es nicht zerstört. Siebter ihre Fürsten waren sehr rein, weißer als Schnee und Milch. Ihr Körper war rötlicher als Korallen. Sie sahen aus wie Saphire. Achter jetzt sind sie schwärzer als Ruß. Man erkennt sie auf den Straßen nicht mehr. Ihre Haut klebt an ihren Knochen und ist trocken wie Holz. Neunter es war besser, durch das Schwert zu sterben als durch Hunger. Viele starben langsam vor Hunger, weil sie keine Früchte vom Feld hatten. Zehnter Frauen, die sonst freundlich waren, kochten ihre eigenen Kinder. Die Kinder waren ihr Essen, als mein Volk zerstört wurde. Elfter Gott zeigte seinen ganzen Zorn. Er machte ein Feuer in Zion, das die Fundamente der Stadt zerstörte. Zwölfter kein König auf der Welt glaubte es. Auch niemand sonst auf der Erde. Sie glaubten nicht, dass Feinde in die Tore Jerusalems kommen würden. Dreizehnter das geschah wegen der Sünden ihrer Propheten und Priester. Sie töteten unschuldige Menschen in der Stadt. Vierzehnter sie gingen wie Blinde auf den Straßen. Sie waren mit Blut bedeckt. Man konnte ihre Kleider nicht anfassen. Fünfzehnter die Leute riefen, geht weg. Er ist unrein. Fasst ihn nicht an. Wenn sie fielen, sagten die anderen Völker, sie sollen hier nicht bleiben. Sechzehnter Gott hat sie in seinem Zorn zerstreut. Er sieht sie nicht mehr an. Er kümmerte sich nicht um die Priester und hatte kein Mitleid mit den alten Menschen. Siebzehnter wir warteten lange auf Hilfe, aber es war umsonst. Wir warteten auf ein Volk, das uns nicht half. Achtzehnter man suchte uns überall. Wir konnten nicht auf unseren Straßen gehen. Unser Ende kam näher. Unsere Zeit war vorbei. Neunzehnter unsere Feinde waren schneller als Adler. Sie jagten uns in den Bergen und warteten auf uns in der Wüste. Zwanzigster unser König, der Gesalbte Gottes, wurde gefangen. Wir dachten, wir könnten unter seinem Schutz leben. 21. Freue dich, Volk von Edom, das im Land Uz wohnt. Aber auch du wirst leiden. Du wirst betrunken sein und dich schämen. 22. Deine Schuld ist vorbei, Volk von Zion. Gott wird dich nicht mehr verbannen. Aber Gott wird Edom für seine Sünden bestrafen. Er wird deine Sünden zeigen.